Ende gut, alles gut? Wenn Leute heutzutage von der Not hören, die die landwirtschaftliche Revolution mit sich gebracht hat, dann betonen sie gerne, dass sich die Lage ja irgendwann gebessert hat. Ja, stimmt, sagen sie. Die frühen Bauern hatten mit vielen unerwarteten Problemen zu kämpfen und mussten sich oft sorgen. Aber die Zeiten sind zum Glück vorbei. Die meisten von uns leben nicht mehr wie die frühen Bauern. Wohnst du vielleicht in einem schönen Haus oder einer gemütlichen Wohnung? Habt ihr jede Menge leckere Sachen im Kühlschrank, ausreichend Heizung, ein gekacheltes Bad mit fließend Wasser, ein gut gefülltes Medikamentenschränkchen und einen Computer mit den neuesten Spielen auf der Festplatte? All das hättest du nicht, wenn wir Menschen immer noch in den Wald gehen würden, um Pilze zu sammeln und Rehe zu jagen. Deshalb findest du jetzt wahrscheinlich, dass es eine gute Idee war, sich in die Landwirtschaft zu stürzen, oder? Aber das kannst du nur denken, weil du vermutlich nicht selbst jeden Tag auf dem Feld ackern musst. Das machen nämlich andere Leute für dich. Oder vielleicht auch Maschinen. Und selbst wenn du auf einem Bauernhof lebst, dann erledigen wahrscheinlich ein Traktor und eine elektrische Pumpe die härteste Arbeit. Außerdem hast du, wenn es mal Probleme gibt, jederzeit einen hilfreichen Computer oder Medikamente zur Hand. Du kannst dich also nicht mit dem Durchschnittsbauern aus alten Zeiten vergleichen. Du bist eher wie der Häuptling. Aber was ist mit Weizi, Wolf und Bauernschädel, die vor vielen tausend Jahren in einem Dorf lebten? Sie haben viel Zeit mit Hacken und dem Graben von Bewässerungskanälen verbracht und damit, sich um ihre Zukunft zu sorgen. Oft sind sie nicht richtig satt geworden und immer hatten sie Angst vor Krankheiten, vor Heuschreckenschwärmen und Überfällen auf ihr Dorf. Ob sie sich wohl gesagt haben, ach, egal wie hart unser Leben ist, Hauptsache in ein paar tausend Jahren haben die Kinder genug zu essen, gut geheizte Häuser und Smartphones, mit denen sie spielen können. Nein, Weizi, Wolf und Bauernschädel hofften, mit ein bisschen mehr Hacken und Graben ihr eigenes Leben zu verbessern. Doch der Plan ging nicht auf. Zwar löste die Landwirtschaft ein paar ihrer Probleme, aber gleichzeitig brachte sie viele neue Probleme und unbeabsichtigte Folgen mit sich. Mehr denn je mussten die Bauern Krankheiten, Heuschrecken, Kriege und das Ausbleiben der Regenwolken fürchten. Und als die Dörfer irgendwann zu Städten heranwuchsen und die Städte zu großen Königreichen, gab es noch mehr, was den Leuten Sorgen machte. Etwas Neues, Seltsames und Kompliziertes. Etwas, das im wilden Wald nicht gedieh, sondern nur in Städten. Etwas Furchterregendes, das selbst den tapfersten Menschen einen Schauder über den Rücken jagte. Etwas, über das selbst heutige Eltern nur sehr selten und sehr ungern mit ihren Kindern sprechen.